Wir können uns also in moralischen Fragen nicht blind auf unsere Intuitionen verlassen. Gerade deshalb ist die These, es sei gefährlich, öffentlich über den Abschuss von gekaperten Passagiermaschinen zu diskutieren, selbst gefährlich. In einigen Szenarien kann unsere Tötungsangst auch ein schlechter Ratgeber sein. Wann das der Fall ist, können wir nur beurteilen, wenn wir uns besser kennenlernen, etwa indem wir Versuche zu moralischen Entscheidungen durchführen. Wie das Beispiel mit den selbstfahrenden Autos zeigt, verschwinden die Fragen nicht einfach, sondern sind durch die moderne Technik drängender denn je. Kant oder Mill? Darf man Menschen niemals töten oder sollte man manchmal versuchen, so viele wie möglich zu retten? Solange nicht ausgemacht ist, wer von beiden Recht hat oder welche anderen Optionen zur Wahl stehen, müssen wir die Debatte um Menschenleben auch jenseits akademischer Konferenzen führen. Denn das Recht muss sich immer an der Moral messen. Und die Frage nach der Moral betrifft uns alle. Wenn solche Fragen nicht in den öffentlich-rechtlichen Raum gehören, welche dann? Kurz gefasst, soll man einen unbeteiligten Rucksackträger von der Brücke stoßen, um 5 Menschen zu retten? Neurologische Untersuchungen zeigen, dass hier nicht die kühle Vernunft, sondern das heiße System für Emotionen im Hirn eingeschaltet ist, das uns vor der Tat zurückschrecken lässt. Unsere Tötungshemmung ist eine vorteilhafte Spielart der Angst, die uns zu Pflichtethikern macht. Wir leiden allerdings an moralischer Kurzsichtigkeit. Sterben Menschen in räumlicher oder kultureller Distanz, machen wir uns kaum Gedanken. Moralische Fragen kann man aber nicht ignorieren. Die Balance zwischen Pflicht und Folgen ist elementar im Leben und in der Politik. Bei der Seenotrettung von Flüchtlingen im Mittelmeer, bei Spenden für die Entwicklungshilfe, im Krieg und bei selbstfahrenden Autos.